Aber wenn jemand das Bedürfnis hat, eine Verständnisfrage zu stellen, nachdem der Christoph sowieso gar nicht da ist. Also der das zur Psychologie, da, was heißt Politisierung, gelesen hat, ist wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, weil man immer erwartet, jetzt käme sozusagen ein Rezept und was daraus. Während er tatsächlich ein bisschen den Foucaultschen Werkzeugkasten bedient und verschiedene Ansätze probiert, wie man halbwegs zwischen den zwei Positionen, die er nicht vertreten kann, sich überhaupt entfalten kann, in die Enge getrieben. Ja, ich habe das ja letztes Mal auch schon repariert und natürlich ist es so eine Entwicklungsphase bei ihm. Aber man merkt das noch, der ist noch am Ausarbeiten. Ja, ja. Politisierungsbegriff. Aber was sehr wichtig ist und was über diese Wissenschaftstheorie sagt, einfach hinausgeht, ist dieses, was er gesagt hat, nach außen gehen. Ja. Keine geschlossene Universität, sondern auch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen. Wobei er nie klar formuliert, wer das revolutionäre Subjekt ist. Die Frage genau. Geht eigentlich nicht. Das hatte ich ja gesagt, dass ich das extrapoliere, dass er im Grunde in die Richtung wollte. Klar, zumindest hier steht es nicht klar drin. Man kann es aus verschiedenen Hinweisen entnehmen. Und was ich noch spannend finde, so sein Verhältnis Bürgerlichkeit. Ja. Das sieht er sehr kritisch. Er sagt auch klar, hier in diesem Land gibt es keine radikale Tradition der Bürgerlichkeit in anderen Ländern. Und gleichzeitig muss es auch kritisiert werden. Also, genau. Hier geht er ausdrücklich darauf ein, dass an sich der Ausgang der ganzen Studentenbewegung zum Teil durchaus bürgerliche Rückgriffe forderte, zum Beispiel der Ausdruck Fachidiot. Das war ja eine Kritik der Studenten an ihrer eigenen Ausbildung, wo man von einer Sache viel weiß und von der ganzen Welt, in der man lebt, nichts. Da hätte Humboldt sofort zugestimmt und gesagt, genau, ich will doch die allseits entwickelte Persönlichkeit. Da geht er gerade bei lang darauf ein, dass es ja ursprünglich in der Universitätskritik durchaus auch bürgerliche Gruppen gab, die sich ebenfalls gegen diese Umwandlung zum Betrieb gewendet hatten. Und sagt auch, das wäre ja noch kein Schaden, dass sie ursprünglich bürgerlich waren. Ich bin es auch in Klammern. Aber dass sie dann an ihren Vorurteilen festhalten und dass sie zwar selber persönlich voll ausgebildete Persönlichkeiten sein wollen, aber dass sie nicht rausgehen und das Recht im Grund für alle erkämpfen können. Dass sie da an ihre Klassenschranken stoßen.